Wölferadio, der VfL-Podcast. Ja, hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, herzlich willkommen zum Prolog für die kommende Saison hier im Wölferadio. Wir sind zurück aus der Sommerpause und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Freue mich sehr drüber. Gab ja schon den einen oder anderen, der es ganz sehnsüchtig gar nicht mehr erwarten konnte. Ja, und hier ist sie dann sozusagen, die erste halbe Ausgabe. Ja, wie gesagt, traditionell immer mit einem Prolog vor dem ersten Pokalspiel. Und diesen Prolog gestalte ich fast schon traditionell mit den Kollegen von der WAZ bzw. vom Sportbuzzer. Und das ist heute namentlich einmal der Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, Andreas Palmer. Grüß dich. Hallo Danny. Ja, und auch Redakteur beim Sportbuzzer und ja auch gewesen mit dem VfL in Österreich im Trainingslager und hat von dort immer ja einiges berichtet, was auch ja logischerweise ihr wahrscheinlich auch verfolgt habt. Liebe Hörer, das ist der Alex Thor. Hi, grüß dich. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid und dass wir hier mal ganz locker flockig und ohne große Unterbrechungen über den VfL plaudern können, hier kurz vor Saisonbeginn. Und da steigen wir natürlich ein, nochmal mit dem Rückblick auf den vergangenen Samstag. Nicht nur das schöne große Familienfest, was es wieder gegeben hat, sondern auch das 8:1 gegen Nizza. Andreas, sag mal, also wir sagen ja in Wolfsburg 8:1, Augsburger Spezial mit extra viel Dresche, ja? War das jetzt Segen oder Fluch, so ein Ergebnis zu so einem Zeitpunkt als letztes Testspiel? Beides. Also es ist natürlich, du gewinnst 8:1, du machst Tore, entwickelst Selbstbewusstsein, das ist alles schön. Aber ich hätte schon besser gefunden, wenn dich Nizza ein bisschen eifriger gewehrt hätte. Wenn man dann auch noch viel mehr hätte sehen können, viel mehr hätte einstudieren können. Also dieses frühe Ball erobern, was ja versucht wird, ganz stark, das war ja fast gar nicht möglich, weil du den Ball andauernd hattest, weil Nizza ihn freiwillig hergegeben hat. Und das macht dann natürlich so ein paar Sachen schwierig. Aber es war gut für die Stimmung, es war gut für auch die Torschützen, die Selbstbewusstsein getankt haben. Du hast gesehen, Konzentration vorm Tor, das war alles okay im Abschluss, ist alles in Ordnung. Es war als Spiel okay, das Ergebnis ist, glaube ich, nichts wirklich wert. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass der VfL durchaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein jetzt auftritt. Josa Gilavogi hat es nochmal gesagt, die Truppe ist richtig stark. Bei der noch vor dem Testspiel hat Kevin Mbabu schon ein bisschen was von der Champions League erzählt. Ist das, ja, sag mal, das neue Selbstbewusstsein beim VfL? Was macht denn das aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, erstmal ist es wichtig zu sagen, dass die Spieler durchaus so selbstbewusst sein dürfen, weil sie eben das Spielsystem von Glasner sehr gut schon adaptiert haben. Also es ist wirklich so, dass Glasner ja angekommen ist mit dem 3-4-3-System, alles war neu. Kommen wir natürlich gleich auch noch drauf. Genau. Das ist genauer, ja. Also vor 5 bis 6 Wochen war alles neu und die Spieler haben das wunderbar angenommen. Sie haben es in den Testspielen gezeigt. Ich meine, keine Niederlage in der Vorbereitung, dass sie es durchaus spielen können, dieses System. Von daher, klar, man darf selbstbewusst sein. Einer, der ja schon ewig lang mit dabei ist, hat jetzt auch ein bemerkenswertes Interview gegeben. Das passt so ein bisschen in den Kontext rein, Andreas. Robin Knoche hat dann auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, die Transferpolitik der vergangenen Jahre aufs Korn genommen. Den kann man so ein bisschen auch Richtung Kritik an den Verein als auch natürlich an die Ex-Kollegen, die mit ihm da zusammen gekickt haben. Er ist ja da einer der wenigen Konstanten auch letztendlich gewesen. Wäre sowas vor Jahren möglich gewesen, dass sich ein Spieler so äußert, auch wenn er schon so ein bisschen länger dabei ist? Oder ist das auch ein Zeichen für die Evolution, die im Club auch stattgefunden hat in den letzten Monaten, sagen wir es mal so? Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Zeichen dafür, dass sich das Bewusstsein verändert hat, quer durch den Verein, also von der Führungsetage bis runter zu den Spielern, aber auch bei den Leuten, die den Verein begleiten und auch bei den Fans. Ich glaube schon, dass man begriffen hat, dass diese Euphorie, in der man nach dem Pokalsieg 15 und der Vizemeisterschaft dann gesagt hat, jetzt machen wir aus dem VfL mal einen großen Verein, dass das halt aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht funktioniert hat. Und dass es jetzt sowas gibt wie einen Gegenentwurf, dass man jetzt sagt, wir haben mit Marcel Schäfer jemand, der eine unglaubliche VfL-Identität mitbringt. Wir haben dazu mit Jörg Schmadtke jemand, der die Branche extrem gut kennt und sehr lange dabei ist. Und aus dieser Mischung heraus entwickeln wir jetzt einen VfL, der in diese Stadt passt, der zu diesen Leuten passt, dass das alles nicht immer leicht ist und nicht immer von heute auf morgen geht, ist klar, aber es ist, wie ich finde, ein extrem vernünftiger Ansatz. Und da dazu gehört es eben auch, dass man nicht sagt, wir locken halt Spieler mit Geld nach Wolfsburg. Und wenn du das tust, dann kriegst du halt auch nur die für noch mehr Geld dann ganz schnell woanders sind, entweder wirklich woanders sind oder mit dem Kopf woanders sind. Und das ist das, was wir in dieser Zwischenzeit, so nenne ich es mal, zwischen guter Saison, Pokal, die Vizemeisterschaft und der vergangenen Saison mit der Qualifikation für die Europa League, also dazwischen haben wir halt genau diese Probleme gehabt. Und zu erkennen und zu sagen, die wollen wir nicht wieder haben und dann dafür zu sorgen, dass das durchdringt, auch bis zu den Spielern, ist halt total vernünftig. Das ist gerade angesprochen, von wegen, entweder lockt man sie mit Geld oder aber mit dem sportlichen Erfolg, ne? Jetzt wieder mal Europa League. Das heißt, auch Dreifachbelastung. Siehst du den Verein gut gerüstet, so wie es momentan aussieht? Weil das ist ja jetzt auch, ich sag mal, keine kontinuierliche Erfahrung gewesen in den letzten Jahren. Nö, das wird schon sehr spannend sein zu beobachten. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie sich das dann auswirken wird auf die Mannschaft, auf den Kader. Das hängt auch viel zusammen mit, wie kommst du in die Saison rein? Entwickelst du ein gutes Gefühl, weil du am Anfang erfolgreich bist? Wie sehr bleibst du von Verletzungen verschont? Es gibt ein paar Positionen, die sind da sehr neuralgisch. Ich sag mal, Gila Vogi, Mittelmann in der neuen Dreierkette. Wenn der ausfällt, wird schon richtig eng, weil Backup Camacho auch noch lange fehlen wird. Das sind so Dinge, die dann eine Rolle spielen werden. Entscheidend dabei ist, finde ich, es ist einfach kein Stammspieler gegangen. Und das ist schon, finde ich, was, wo der VfL sagen kann, ja, ja, hier hat schon ein bisschen was funktioniert. Die haben ja schon ein bisschen Identität geschaffen für diese Mannschaft und mit den Spielern, die wir haben. So, und dann haben wir Qualität dazu bekommen, wo wir jetzt natürlich gucken müssen, wie groß ist diese Qualität. Dass ein Sarah Schlager im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle spielen kann, okay. Ob er es wirklich umsetzen kann in der Bundesliga, muss er auch noch zeigen. Das gilt für die anderen Neuzugänge im Grunde aus. Klar ist zu sehen, was versucht wird. Es wird versucht, mehr Tempo ins Spiel zu kriegen, aber einfach ganz, ganz schlicht mehr schnelle Spieler einzubauen. So, und dann muss man gucken, wie das unter Wettbewerbsbedingungen funktioniert. Die Neuzugänge gehen wir natürlich gleich auch nochmal durch. Erstmal noch dann die Frage auch an dich. Andreas hat es gerade auch angesprochen in die Richtung, dass da ja auch geschaut werden muss, Spieler, die auf gar keinen Fall vielleicht auch ausfallen dürfen. Rolle von Gila Vogi ist angesprochen worden. Wer sind denn da für dich im Moment auch die Schlüsselspieler und wer drängt sich auch auf, jetzt auch im Zuge der Vorbereitung, sagen wir es mal so? Also klar muss man natürlich sagen, dass Wout Weghorst vorne der unangefochtene Mann ist. Also wenn der ausfällt, dann sieht es nicht gut aus. Ja, da habe ich auch so ein bisschen Angst vor. Stehen, wenn das nicht funktioniert. Ja. Also theoretisch müssen wir den wirklich in Watte einpacken und zwar auch im Training, damit der sich oder wenn er nicht trifft, tut. Weil wer soll sonst? Naja, egal, gut. Genau, aber es sind nicht nur seine Tore, die wichtig sind. Also generell hat man es in den Testspielen gesehen, dass er unfassbar wichtig ist im Spiel nach vorne. Also auch im Spielaufbau alleine. Ansonsten, wer drängt sich auf? Tatsächlich kein Neuzugang, sondern also auch die Neuzugänge natürlich, aber gerade William drängt sich auf. Der hat jetzt zum ersten Mal Konkurrenz jetzt mit dem Baru. Man hätte vorher gedacht, gut, ein Baru wurde für knapp 10 Millionen geholt. Der wird einen William vielleicht auch verdrängen jetzt. Ganz im Gegenteil, also William hat sich sehr, sehr gut geschlagen in der Vorbereitung. Ansonsten Schlager und Arnold wurden zuletzt sehr oft getestet in den Testspielen. Yannick Gerhard hat das aber auch sehr, sehr gut gemacht. Nicht zuletzt durch seine beiden Tore jetzt gegen Nizza. Der ist auch durchaus gewillt, einen Stammplatz zu bekommen. Ich glaube, grundsätzlich haben aber alle Spieler gerade noch so ein bisschen die Idee, dass es nicht darum geht, wer jetzt unbedingt an den ersten beiden Spieltagen in der ersten Elf ist. Das ist den meisten, glaube ich, erstmal nicht ganz so wichtig, weil sie eben diese Dreifachbelastung sehen. Also bislang ist, glaube ich... Kriegt jeder genug Anteile, meinst du? Ich glaube zumindest ist bislang noch der Ansatz, dass alle dieses Ziel verfolgen. Wann die Stimmung ein bisschen mal kippt, wird sich zeigen. Das wird mit Sicherheit auch so sein irgendwann mal. Du warst ja auch mit im Trainingslager, hast jetzt auch schon quasi William so als Gewinner der Vorbereitung so ein bisschen ja, hervorgehoben. Wenn du da auch mal zurückdenkst an die Zeit in Österreich, so... Macht man ja mal ganz gerne Gewinner-Verlierer-Vorbereitungen. Also wenn du jetzt sagst, William noch ein Gewinner, fällt dir noch wer ein? Und wer ist auch so ein bisschen hinten dran aus deiner Sicht gerade? Ja, also Felix Klaus, definitiv einer der Gewinner. Nicht zuletzt auch durch seine ganzen Tore und Vorlagen in den Testspielen. Also er ist wunderbar gemacht. Er verkörpert genau das, was Glasner eben fordert. Also dieses schnelle Spiel in die Tiefe stellt sich eben jetzt in der vorderen Dreierkette nicht nach außen, sondern zwischen die Abwehrkette. Genau da, wo er den Pass in die Tiefe bekommt. Dadurch wird er extrem gefährlich fürs Spiel nach vorne, hat dadurch auch eben viele Tore schon geschossen. Ansonsten, ja, die Spieler, die vorher schon irgendwie präsent waren, sind jetzt auch weiterhin präsent. Knoche und Tisserand kämpfen jetzt so ein bisschen um den Platz in der Dreierkette. Brooks hat sich den Platz höchstwahrscheinlich gesichert hinten in der Dreierkette neben Gilabogie. Und vorne links könnte es spannend werden. João Victor ist quasi der Liebling von Glasner, wurde ja mitgebracht aus links. Ja. Richtig, aber Brekalo hat das sehr, sehr gut gemacht jetzt gegen Nizza. Spielerisch sicher noch ein paar Vorteile gegenüber Victor. Es kann spannend werden. Und gibt es einen, wo du sagst, ah, da reicht's gar nicht? Also die Rede war immer zum Beispiel auch, weil er auch mit einem Vereinswechsel nochmal in Verbindung gebracht wurde, Felix Udukay? Nicht unbedingt. Also ich glaube auch, er kann sich einen Platz erkämpfen, weil er auch, glaube ich, in der Schnelligkeit schon noch ein paar Vorteile gegenüber anderen Verteidigern hinten in der Dreierkette hat. Ich glaube, der VfL wäre jetzt aber auch nicht traurig, wenn ein Verein ankommen würde und einen zweistelligen Millionenbetrag bieten würde. Ich glaube, dann wäre die Möglichkeit groß, dass Udukay doch noch den Verein verlassen würde. Kommen wir zum Trainer, Andreas. Jetzt na, 2 Monate knapp im Amt. Merkst du schon was von dem Glasner-Effekt in Wolfsburg? Ich glaube, er ist nicht der Typ, der jetzt sozusagen durch sein Auftreten in irgendeiner Form Wow-Effekte erzeugen würde. Er ist ein sehr, sehr ruhiger, intelligenter Mensch, mit dem man sich sehr gut unterhalten kann, der sehr sachlich und auch präzise seine Ideen auch darstellen kann. Das ist relativ wichtig. Er ist kein Lautsprecher, er ist keiner, der jetzt unbedingt permanent über Emotionen versucht zu kommunizieren, sondern schon sehr, sehr, sehr, sehr stark über Inhalt. Er spricht für meinen Geschmack überhaupt gar nicht österreichisch, sondern wenn überhaupt, dann eher so eine bayerische Sprachfärbung, was an seiner Herkunft liegt. Das ist ganz dicht an der bayerischen Grenze, da wo er herkommt. Also dieses Wienerische, was wir so oft für österreichisch halten. Da irgendwas machen sie denn? Ja, genau. Das kannst du nicht wahr sein. Das ist Leibung, das machen wir nicht. Nee, so spricht er halt nicht, sondern wenn überhaupt, dann hat es eine leicht bayerische Sprachfärbung. Man hört aus der Mannschaft so ein bisschen, wenn die Trainer sich untereinander unterhalten, versteht man manchmal recht wenig. Aber ansonsten ist es... Wer sagt das? Die Franzosen? Nee. Also schon die deutsche Muttersprache sozusagen. Okay. Nein, aber er hat eine Idee, die er überzeugend darstellen kann, sowohl in die Mannschaft als auch nach außen. Und jetzt, ja, jetzt kommt es darauf an, dass es in der Umsetzung halt auch funktioniert. Und dann funktioniert er, glaube ich, auch als Typ sehr gut, weil er eben kein Lautsprecher ist, sondern jemand, der mit Bedacht und Inhalt kommuniziert. Er hat ja durchaus auch im Trainingslager dann hingelangt, hätte ich gesagt. Also war ja durchaus Zucht drin und aber auch genug Spaß. Was für einen Eindruck hast du gehabt von der Arbeit von Glasner aus der Nähe? Also erstmal, die Fans waren so ein bisschen beunruhigt in Schladming, muss ich sagen. Also ich hatte mit vielen den Dialog gesucht und die haben gesagt, naja, bei Bruno war es alles nochmal ein bisschen anders. Da mussten die halt erstmal intensive Läufe absolvieren. Da hat man gesehen, die haben richtig viel getan, waren auch richtig kaputt. Jetzt lachen die auf einmal so viel. Ist aber ein bisschen fehlinterpretiert, weil die Spieler haben bei jeder Einheit quasi so einen Brustgurt getragen, bei dem genau gemessen wurde, wie viele Kilometer sind sie denn gelaufen. Und tatsächlich waren es pro Einheit 6 bis 7 Kilometer, was sehr, sehr viel ist. Also Glasner hat den Spaß im Vordergrund durchaus, im Gegensatz zu anderen Trainern, die vorher da waren. Aber der Fokus ist immer dabei und das ist das Wichtige. Also die Spieler nehmen das, glaube ich, so gut an, weil der Wettbewerb immer dabei ist, der Spaßfaktor. Das tut dem ganzen Team gerade aktuell sehr, sehr gut. Er war auch sehr zufrieden, wie ich gehört habe, mit dem Trainingslager. Da hören wir mal kurz rein, was Oliver Glasner selber gesagt hat. Ja, das Trainingslager hier in Schladming ist für mich sehr, sehr positiv verlaufen. Die Spieler haben eine super Einstellung gezeigt, haben toll mitgezogen. Was sehr erfreulich ist, dass eigentlich bis auf die Langzeitverletzten Daniel Ginczek und Camacho alle Spieler eigentlich wieder fit sind, im Mannschaftstraining sind. Jetzt mit Marcel Tisserand ist auch der letzte Spieler nach seinem Urlaub zu uns gestoßen. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Ja, soweit Oliver Glasner mit seiner Betrachtung des Trainingslagers. Wolltest du vorhin schon kurz ansetzen, Alex, beim Thema Dreierkette, was ja durch einen Zeitenwechsel ist beim VfL Wolfsburg, kann ich mich gar nicht erinnern, wann haben wir das letzte Mal Dreierkette gespielt? Mit Ballwand. Mit Holger Ballwand aus Libero. Ja, aus Erinnerung heraus. Okay, ja gut, das ist schon ein bisschen länger her. Also danach immer Viererkette, jetzt Anführungsstrichen Zeitenwechsel zur Dreierkette. Wie würdest du das einschätzen bislang und wie gut hat das auch geklappt? Also haben die Spieler das schon verinnerlicht? Ja, durchaus schon. Bislang sind die Gegentore oftmals auch durch Standards gefallen, nicht so sehr aus dem Spiel heraus. In der Rückwärtsbewegung ist es dennoch trotzdem noch wichtig, dass Leute wie Roussillon oder auf der anderen Seite auch ein William oder ein Bau, je nachdem wer spielen wird, schnell zurückkommen. Das ist sehr, sehr entscheidend bei dem System. Das müssen sie verinnerlichen. Gilabogi ist da sehr viel am Kommunizieren. Also der holt sich die Leute auch durchaus zurück. Und offensiv bringt das System natürlich nur Vorteile. Also gerade mit schnellen Leuten wie ein Babu und Otavio auf der anderen Seite, auch ein Roussillon, der total schnell ist. Und dann noch eine Kette davor mit Klaus, Brekalo oder Victor, die auch alle schnell sind, kann man natürlich sehr, sehr gut umschalten, wenn man den Ball gewinnt. Also gehe davon aus, dass man viele Tore sehen wird vom VfL in der neuen Saison. Wie viele das wäre ja sehr schön. Genau, wie viele Gegentore es am Ende werden, das hängt noch davon ab, wie weit man das System irgendwie noch ausbauen kann, wie sehr man es verinnerlicht jetzt auch. Wie siehst du Chancen, Risiken, Dreierkette? Ich bin ja eher konservativ, also ich habe immer lieber... Merkt man gar nicht. Wenn alles so bleibt, wie es war. Ne? Also ein paar Jahre jetzt an die Viererkette gewöhnt, auch wenn man dann so die taktische Formation aufschreibt, auch man weiß, wo man hingucken muss, bis man sie dann sortiert hat. Also man muss da schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten bei mir. Aber das ist geschehen und mittlerweile sehe ich da auch eher Chancen als Risiken. Vor allen Dingen, weil es mich doch relativ überzeugt, wenn Oliver Glasner sagt, wir spielen das System so, weil wir die Typen dafür haben. Also der kommt nicht hier mit einer Idee und sagt so, ich schmeiße mal einen halben Kader raus und hole mal alle die, die so spielen können, wie ich das will. Und dann er sagt, nee, wir spielen dieses System so, weil wir eben extrem schnelle Außenverteidiger haben, die im neuen System gar keine echten Verteidiger mehr sind, sondern mehr halt Außenspieler. Wir haben vielleicht nicht die schnellsten Innenverteidiger, deswegen holen wir da einen dazu als Absicherung. Auch das ergibt Sinn. Und vor allem, wir haben vorne Spieler, die diese Rolle des Schattenstürmers, so nenne ich es mal, also dieses hinter den Spitzen spielen, was ja in der Regel in diesem System halt zwei Leute machen. Zuletzt waren es Victor und Klaus, vielleicht sind es in Zukunft dann Brekalo und Klaus. Wir haben diese Leute, die da ihre Stärken haben, weil sie eben auch in Abschlusspositionen kommen müssen. Dann Felix Klaus ist auch deswegen ein Gewinner der Vorbereitung, weil er so wie der VfL jetzt spielt, viel häufiger zum Torabschluss kommt und das relativ gut gemacht hat. Andererseits, natürlich, das ist ein System, das anfällig ist bei Ballverlusten, gerade wenn du dann Lücken bietest hinten auf den Außenpositionen. Alex hat es gerade gesagt, die Außenverteidiger müssen schnell zurückkommen. Du darfst in bestimmten Zonen den Ball am besten gar nicht verlieren. Du solltest darum vielleicht sicherheitshalber auch nicht unbedingt das Spiel über die Mitte aufbauen, weil du dann anfällig bist, weil der den Ball erobert, der Gegner immer die Option hat, ich gucke links oder ich gucke rechts, irgendwo wird schon ein Loch sein und dann da reinspielen kann. All diese Dinge musst du beachten und umsetzen in den Vorbereitungsspielen. War das alles ganz ordentlich. Ich hatte relativ selten das Gefühl, dass der VfL jetzt blind in diesem System spielen und entsprechend dem Gegner Lücken bieten würde. Aber Nizza, Rostock und wie die alle hießen, sind halt nicht der erste FC Köln am Samstag in einer Woche. Und der wird das vielleicht ein bisschen anders angehen. Die haben auch einen Trainer, der aufpasst und guckt, was ist denn das Gegenmittel gegen diese Art, wie der VfL Wolfsburg spielt. Und dann wird spannend zu sein, zu sehen, welche Idee dich da durchsetzt. Alex, du hast gerade angesprochen, die Geschichte auch mit Bruno Labbadia und auch so die Stimmung unter den Fans. Und das, was ich halt immer so auch wahrgenommen habe, Labbadia relativ erfolgreiche Zeit gehabt, dann auch ja zum Schluss ja auch fast frenetisch gefeiert worden zum Abschluss, was natürlich dann auch an diesem kuriosen Ergebnis da gelegen hat, wieder mal das 8:1 gegen Augsburg. Jetzt ist dann neuer Mann am Ruder. Wie würdest du aber trotzdem insgesamt so die Stimmung im Team einschätzen, gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass man in Wolfsburg in der Vergangenheit immer auch gern nach einem erreichten Ergebnis, wie jetzt zum Beispiel Europapokalqualifikation, das eher ein bisschen lax angehen ist. Man war früh satt, ja, was das angeht. Gibt es diese Gefahr aus deiner Sicht, was du so mitbringst, auch aus dem Trainingslager? Nee, aktuell gar nicht. weil ich das Gefühl habe, dass alle hungrig sind. Also ich glaube wirklich alle Spieler... Passt ja auch zum neuen Saisonslogan, immer hungrig. Ja. Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass alle Spieler wirklich Bock haben, noch mehr zu erreichen. Das sieht man ja wirklich auch an den Aussagen der Neuzugänge, die dann teilweise auch die Champions League erreichen wollen in der neuen Saison. So ein Gilabogi hat sich geäußert und meinte, Jungs, erstmal den Ball flach halten. Natürlich wollen wir irgendwie das Ergebnis aus der vergangenen Saison nochmal bestätigen. Aber da bedarf es auch nochmal ein bisschen mehr. Also ich glaube, alle sind sich einig, dass viel, viel Arbeit vor einem liegt. Ich glaube, der Trainer, der neue Trainer, spielt da auch eine große Rolle, dass man eben hungrig bleibt. Weil, naja, man muss jetzt alles neu lernen unter einem neuen System. Man darf sich nicht ausruhen. Man hat seinen Stammplatz aus der vergangenen Saison vielleicht nicht sicher. Also jeder muss weitermachen. Das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher in der Saison, dass man eben sich weiter neue und höhere Ziele steckt. Lass uns mal kurz, weil du es auch angesprochen hast, die Neuzugänge durchgehen mit einer ganz, ganz kurzen Einschätzung jeweils. So vielleicht so ein bisschen so im Top-Flop, Daumen hoch, Daumen runter Verfahren sozusagen, was eure Eindrücke sind. Vielleicht so ihr beide auch im Wechsel. Ottavio? Also Ottavio, super Typ, spricht überraschend gut Deutsch. Sehr, sehr. Kann er auch was? Also, außer Deutsch. Ja, am Ball, super Typ. Er ist natürlich extrem schnell, kommt über seine Schnelligkeit und wird aber, glaube ich, sich hinter Roussillon einordnen müssen. Aber egal, man braucht auch so einen Spieler, gerade in der Dreifachbelastung. Ich würde nicht sagen, dass er, auch wenn er aus Ingolstadt kommt, irgendwie ein Zweitligaspieler ist, sondern durchaus ein gestandener Bundesligaspieler sein kann. Gucken wir mal. Ein Babu? Babus Wert lag vor allem bisher darin, dass er Willian-Beine gemacht hat, ganz offenbar. Also, hat sich dann schon mal gelohnt. Hat sich also so schon mal gelohnt. Ich hätte jetzt auch gedacht, auch von seiner Vita her und auch von der Reputation, die er aus der Schweiz mitbringt, dass der gesetzte Mann für die rechte Seite sein wird. Momentan ist es ein Duell auf Augenhöhe, glaube ich, zwischen William und ihm. Er bringt Tempo mit, er bringt ein gewisses Maß an Erfahrung mit. Vielleicht so ein bisschen ein, zwei Kleinigkeiten jetzt auch im Spiel gegen Nizza gesehen, dass er manchmal so Gedankenschnelligkeit noch ein Tuck mehr sein müsste vielleicht. Aber ich würde es mal jetzt, Stand jetzt nicht Riesenverstärkung, aber auf jeden Fall Bereicherung nennen. Schlager? Bringt extrem viel Selbstbewusstsein mit. Hat man ja, glaube ich, schon in den Aussagen gehört, dass er den VfL so ein bisschen als Etappenziel sieht und irgendwann eher zum FC Arsenal wechseln möchte. Was so sein Lieblingsclub, glaube ich, ist, was das angeht. Also generell so. Das habe ich so abgetan, als damals Dzeko erzählt hat, er möchte zu AC Mailand wechseln. Nee, aber es ist unfassbar gut bislang in der Vorbereitung. Also darf durchaus auch selbstbewusst sein. Der hat einen extrem niedrigen Körperschwerpunkt, was es für ihn leichter macht, sich in der Mitte zu drehen, vom Gegenspieler aufzulösen, und seine Passgenauigkeit ist sehr, sehr gut. Das braucht man in dem neuen System, gerade wenn es schnell gehen muss. Von daher würde ich sagen, super Verstärkung bislang. Victor? Bereicherung als Spielertyp. Oliver Glasner wird ja gewusst haben, was er an ihm meint, sonst hätte er ihn nicht aus Linz mitgebracht, und wird gesehen haben, der ist passlich für das, was ich spielen will. Er ist nicht unbedingt die Sturmspitze, er ist eher der auf einer beiden Positionen dahinter spielt. Macht das in der Vorbereitung, soweit wir das sehen konnten, gut. Bisschen mehr Torgefahr wäre noch ganz gut, dass er noch ein bisschen energischer Richtung Abschluss geht, und dann ist er vielleicht tatsächlich auch einer für die erste Elf. Und ja, Lukas Metscher, noch verpflichtet worden auf den, Anführungsstrichen, letzten Drücker vom Familienfest, vom Spiel gegen Nizza. Eindruck? Kann man, glaube ich, jetzt schwer einschätzen bislang. Kommt aber auch sympathisch rüber, wirkt so, als wenn er in die Mannschaft hineinpassen kann. Und es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man im Falle dafür, dass Ginczek doch länger ausfallen sollte, einen guten Ersatz hat für... Also die Backup, die klassische Backup-Lösung sozusagen. Genau. Habe ich irgendwie vergessen? Nee, ne? Müsste es eigentlich jetzt gewesen sein. Gut. Dann lass uns mal den Blick wenden auf den kommenden Montag. Erstmal, na, deswegen ja auch der Prolog heute, vor dem ersten Pokalspiel beim Halleschen FC. Andreas, Sie sind Dritter in der dritten Liga. Besser als Braunschweig. Den Satz muss ich nochmal kurz unterbringen natürlich. Also guter Start mit drei Siegen haben die hingelegt. Wie gefährlich sind die tatsächlich auch? Weil ich habe mal nachgeguckt, ist so ein bisschen auch die Elf der Namenlosen. Also das neigt, dann neigt man eigentlich dazu, die durchaus zu unterschätzen. Drittligist, Montag im Vorbeigehen, kennt man keinen Spieler. Wie siehst du es? Also schlimm ist erstmal, dass das an einem Montag stattfindet. Also ja, da wollte Montag, ich gleich noch Montag 18:30 Uhr. Montagsspiel. Haben Sie in der Regel was ganz anderes vor, als mich um Spiele des VfL Wolfsburg zu kümmern. Also das, warum man das unbedingt so ansetzen muss, egal. Ich glaube tatsächlich, dass die Gefahr, die in diesen Pokalspielen von Drittligisten ausgeht, gerade von Drittligisten, die dann auch im oberen Drittel der Tabelle so dabei sind, deutlich größer geworden ist in den letzten Jahren. Man sieht erstmal, es gibt mehr knappe Spiele sowieso. Es gibt auch mehr Überraschungen, wobei ich denke mir immer, so groß ist die Überraschung gar nicht. Also ein guter Drittligist mit Heimvorteil und hoher Motivation, man darf nicht vergessen, das sind ja keine Amateure mehr. Also da wird ja auch unter Profibedingungen gearbeitet. Und das sind schon dann oft Mannschaften, die an solchen Tagen auch im Erstligisten richtig, richtig Probleme machen können. Wir haben es ja öfter auch beim VfL schon gesehen, selbst in der Saison, die mit dem Pokalsieg endete, gab es in der ersten Runde Elfmeterschießen. Ein torloses Spiel und dann ein Elfmeterschießen. Da hätte auch alles sehr, sehr schnell vorbei sein können. Also das muss man wissen, das muss man verinnerlichen. Das muss zur Not, wenn Oliver Glasner es nicht selber weiß, muss es ihm jemand sagen. Und wenn dann alle mit der nötigen Konzentration da rangehen, dann denke ich schon, dass der VfL sich da durchsetzen wird. Es wird wahrscheinlich kein Hurra-Sieg werden, aber sozusagen ein Moment, der sagt, okay, du musst es halt machen gegen Drittligisten. Und wenn das so klappt, dann sind wir, glaube ich, mal alle zufrieden. Also es ist angesprochen, Montagsspiel, das riecht schon wieder nach Aktionen gegen Protest, also als Proteste. Also. Ich weiß nicht, was man in Halle so vorhat, montags am frühen Abend. Vielleicht finden die das ja ganz okay, weil das ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generiert, weil nicht noch 10, 12 Spiele gleichzeitig parallel stattfinden. Das mag ja alles sein. Ich selber mag Montagsspiele gar nicht. Klare Aussage. Dann haken wir mal den Pokal ab. Wie gesagt, also alles andere als ein Sieg des VfL logischerweise wäre jetzt auch ein ganz, ganz böser Dämpfer, glaube ich, zum Saisonauftakt. Und eigentlich spricht auch vieles dafür, was die Vorbereitung und so weiter angeht, dass man da in Halle siegreich vom Platz geht. Aber dann lass uns doch, Alex, mal auf die Liga schauen. Platz 6 war es im vergangenen Jahr und in der vergangenen Saison. Ist das diesmal wieder realistisch aus deiner Sicht, das anzugehen? Muss man sogar höher eigentlich kalkulieren? Und wie sieht es denn aus mit der Konkurrenz eigentlich? Da kommen ja wieder einige mit dazu, wenn ich so an Schalke vielleicht denke oder so. Ja, ich glaube, erstmal wäre es realistisch, wenn man sich auf Platz 6 erstmal einigt, generell. Ich glaube, man sollte sich nach den letzten beiden Jahren vor dieser Saison nicht unbedingt wieder damit fokussieren, von der Champions League zu träumen oder noch mehr vielleicht sogar. Ich glaube, man tut gut damit, wenn man erstmal ein bisschen realistisch bleibt. Unter dem neuen System kann es immer wieder Rückschläge geben, das muss jedem bewusst sein. Von daher glaube ich, dass Platz 6 durchaus realistisch sein kann. Was muss dafür passieren, beziehungsweise was darf auch nicht passieren? Naja, es hängt erstmal davon ab, wie schnell man wirklich mit diesem System warm wird. Also die Testspiele sind ja die eine Sache, es kommt aber vor allem darauf an, wie es jetzt gegen gestandene Bundesligisten läuft. Es kann schnell nach hinten losgehen, wenn die ersten 2, 3, 4 Spiele verloren gehen oder kein Sieg eingefahren wird. Da kann auch mal schnell Trainer angezählt werden, kennt man ja, wie schnell das geht. Aber da gilt es dann wirklich ruhig zu bleiben, weil solche Dinge brauchen eben mal Zeit. Das kommt ganz davon, weil du es gerade gesagt hast, kommt ganz viel darauf an, wie man in die Saison startet, die ersten 3, 4 Spiele. Ich meine, jetzt frage ich mal ketzerisch, also Köln, Hertha, Paderborn, da muss doch was gehen, oder nicht? Also ja, du kannst es so rumformulieren, kannst auch sagen, das sind machbare Gegner. Das ist ein Auftaktprogramm, das eine gewisse Fallhöhe mit sich bringt, weil wenn das nämlich nicht klappt, dann ist das schon ziemlich blöd und du hast halt eben jetzt keinen ganz großen dabei am Anfang, wo du sagen kannst, okay, gegen Dortmund, kann man sich gegen mal messen. Bayern, da kannst du auch mal verlieren, so ein Spiel. Ja. Gegen Köln eigentlich eher nicht. Und das ist so ein bisschen auch das Risiko beim Auftakt. Ist das auch das Risiko der Erwartungshaltung im Umfeld? Ja, absolut, absolut. Also die Ausgangslage ist doch so, unter Labbadia Sechster geworden, jetzt kommt ein anderer Trainer, wo ich sage, ja bitte erstmal zeigen, dass der es genauso gut kann. Also ist total nachvollziehbar, wenn das die Leute halt so sehen. Trotz aller Schwierigkeiten, die so Umbrüche auch mit sich bringen. Und natürlich ist das auch eine der Schwierigkeiten, mit der mit denen der VfL jetzt leben muss. Zum einen hast du eine höhere Belastung als in der vergangenen Saison. Das heißt, taktische Feinjustierungen sind auch schwieriger durch die englischen Wochen, die du zumindest in der Hinrunde hast. Hast du einfach weniger Trainingseinheiten dafür. Andererseits musst du aber mindestens genauso gut abschneiden wie in der vergangenen Saison, damit nicht die Diskussion losgeht, ja, jetzt haben wir einen Trainer gewechselt für Platz 11, wenn wir einen alten weiter machen können. Hätte das dann auch eine Dimension, eine Etage weiter oben? Boah, Etage weiter oben meinst du VW, ne? Nee, noch, also noch nicht ganz. Ich rede jetzt, so ich rede jetzt so, also Sportdirektor, ja. Geschäftsführung. Also ich glaube nicht, ich hoffe es mir zumindest auch, dass man diese Dinge schon mal grundsätzlich so schnell in Frage stellt. Also ich glaube, wir müssen mal davon wegkommen, dass man immer jedes Vereinsamt austauschen möchte, wo man mal irgendwie Achter statt Fünfter wird. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, die Diskussion, die gibt es natürlich immer dann auch in den entsprechenden Foren oder auch im Wolfsblog, wenn man dann so nach einer Niederlage immer schon quasi da am besten alle entlassen soll in dem Sinne. Aber das ist so das übliche Klinkel. Ja, das ist aber auch okay. Das ist, glaube ich, auch in jedem Verein so, und dass man da mal auch zu so einer extremen Emotionalität kommt und zu so einem extremen Urteil, das ist natürlich erstmal in Online-Foren sowieso eher mal gang und gäbe. Und zweitens ist es auch okay, also Fans sollen so sein, die sollen halt auch mal, ich sage immer, der Fan erwirbt mit seiner Eintrittskarte das Recht auf Unsachlichkeit. Also so soll es ja sein, dass man es eben mal emotional und nicht immer nur völlig durchdacht formuliert. Weil du es gerade auch schon angesprochen hast, Ausfall Daniel Ginzek, der, wenn er gespielt hat und wenn er in Form war und nicht verletzt war, dem VfL insbesondere sehr, sehr gut getan hat. Ich erinnere an die gute Serie vor der Winterpause letzte Saison. Wie schwer wiegt das, dass wir den nicht zur Verfügung haben jetzt? Ja, natürlich sehr, sehr schwer. Also weiß ja auch nicht, wie Weghorst jetzt in dieser Saison spielen wird. Es kann sein, dass er auch 10 Spiele mal gar nicht trifft. Dann wäre es super, wenn man jemanden wie Ginczek in der Hinterhand hätte. Man kann es nicht ändern. Man muss klarkommen damit und jetzt hoffen, dass man mit dem neuen Spieler Metscher irgendwie ein bisschen mehr Durchschlagskraft dann noch hat vorne. Hätten die in dem System, also Ginczek und Weghorst, hätten die da eine Chance, also beide auch zu spielen? Also sprich, dass man 3-5-2 spielt? Weil ja. Bisher war es ja ein 3-4-3, klar, also in Anführungsstrichen, wo viel rochiert wurde, sei es jetzt dann mit Memedi oder mit Viktor oder mit Klaus, die auf allen möglichen Positionen darauf getaucht sind. Aber hätte man auch eine Chance auf ein klassisches Zwei-Stürmer-System damit? Auf jeden Fall. Also Glasner hatte das am Anfang schon mal betont, dass er jetzt natürlich auf das 3-4-3-System setzt, weil er erstmal die Automatistin reinbekommen möchte. Er möchte, dass seine Spieler generell erstmal seine Ideen verstehen. Er hat aber auch immer betont, dass das völlig variabel ist. Also es ist nicht festgesetzt auf ein 3-4-3-System. Er möchte auch im Spiel reagieren. Also es wäre völlig offen gewesen. Also hätten auch durchaus Ginczek und Weghorst zusammen vorne agieren können. Ja, da bin ich ja mal sehr, sehr gespannt. Du wolltest noch was sagen? Du musst das System gar nicht ändern, wenn du Ginczek bringst. Du kannst auch dieses 3-4-3 mit Ginczek spielen, weil halt eben diese Offensiven, die neben dem Mittelstürmer spielen, keine klassischen Flügelstürmer mehr sind. Sondern du kannst gegen einen Gegner, der vielleicht besonders tief steht, wo du noch mehr Druck auf die Box haben willst, kannst du auch einen zweiten Mittelstürmer in die Reihe dahinter setzen, und Ginczek ist jemand, der das auch spielen könnte. Ja, ganz einfach gesehen, das ist hier kein Format ist der Widersprüche, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn Ginczek ganz klassisch neben Weghorst gespielt hat und nicht auf die Flügel ausweichen musste oder auch hängend spielen musste, dann war der immer wertvoller für den Verein. Also noch viel eher machen als in den klassischen Systemen davor. Ja gut, wir haben es ja bisher noch nicht gesehen, ob da tatsächlich dann der zweite Mittelstürmer in Anführungsstrichen überhaupt so aufgestellt oder eingesetzt wird, weil ja Glasner sehr auf das 3-4-3 gesetzt hat. Da bin ich selber mal gespannt, aber ich höre da auch raus, ihr auch. Zum Ende hin würde ich gerne noch zwei Themen besprechen, die nichts mit dem VfL zu tun haben, aber die natürlich massivst die Schlagzeilen bestimmen im deutschen Fußball momentan. Erstmal das Thema Sané. Warum dieser Hype? Warum dieser Hype um diesen Spieler? Und ist es nicht das, was momentan ganz, ganz viele Fans auch wegbringt vom Fußball, diese Bayern-Dortmund-Fokussierung auch und dieser übertriebene Hype letztendlich auch, was dieser Transferwahnsinn letztendlich angeht. Wenn man da hört, 200 Millionen im Gespräch oder 115 Millionen, wer kann das noch irgendwie fassen, sagen wir es mal so? Also ich habe schon wesentlich niedrigere Summen nicht mehr fassen können, also im Sinne von den Wert wirklich erfassen. Das kann ich auch bei 20 Millionen nicht, das kann ich eigentlich auch bei 5 Millionen schon nicht, weil das so weit weg ist von allem, was mich täglich beschäftigt. Bei Sané, glaube ich, gibt es die Komponente, das ist einfach ein Spielertyp und ein Spieler von der Qualität, wo du erstmal nicht damit rechnest, dass der in die Bundesliga wechselt. Also klar, er kommt von Schalke, und aber ich glaube, das macht so ein bisschen die Besonderheit auch aus in dem Fall. Und dass man, weil so viel drüber redet und das ist halt so wahnsinnig interessiert, dass plötzlich Transferdimensionen, wo wir noch vor einem halben Jahr gedacht haben, Paris vielleicht, Barcelona und Real und das war's, plötzlich auch sozusagen die Bundesliga. Na gut, auch Bayern hat ja das Geld, also ist es ja nicht. Ja, die hat es ja auch nie in der Form so ausgegeben. Ja. Ne? Also dafür sind sie ja auch in der Champions League weitergekommen, da seit 2013. Genau, und das ist halt so. Und sie haben natürlich dadurch, dass Robben und Ribéry aufhören, haben die natürlich auch eine Art von Bedarf, den die jahrelang in der Form vielleicht auch nicht hatten. Also so richtig dringend, da auf dem Spielfeld mit ganz hoher Qualität arbeiten zu müssen, weil mit allen Wellentälern, die es gab, diese extrem hohe Qualität haben Robben und Ribéry halt über Jahre verkörpert. Und da entsteht jetzt ein Loch. Und wie gesagt, das ist ein Transfer, wo man denkt, mit solchen Summen und so einen Spieler, da unterhalten sich dann vielleicht Liverpool und Real drüber oder Barca und Paris und plötzlich mischt dann Bundesliga-Verein mit. Das sorgt schon mal für gesteigerte Aufmerksamkeit. In dem Fall wahrscheinlich für übersteigerte Aufmerksamkeit. Das ist schon ein bisschen viel Wirbel. Jetzt, Alex, sag mal, jetzt mal das Journalistische und das Redakteursmäßige außen vor gelassen. Ja? Wie sehr nervt dich sowas, so eine Diskussion und so eine Berichterstattung als Fußballfan? Ja, total. Also man kann es ja auch quasi gar nicht mehr lesen. Also ich glaube, ich habe die letzten 3-4 Tage auch gar nichts mehr verfolgt. Ich habe jetzt mitbekommen, dass sich ein Sané wieder verletzt hat und das kam als Push-Nachricht bei Focus. Ich dachte, ich guckte aufs Handy, nach 10 Minuten ausgewechselt oder was bei diesem komischen Cup-Spiel. Der Fehler liegt darin, dass du Push-Nachrichten von Focus. Ja, ist ja gut. Aber ich dachte, ja, Entschuldigung, my bad. Ja, aber gut, klar, aber da habe ich gedacht, irgendwann hört es nochmal auf, oder nicht? Alter. Ja, es ist ja auch so ein Kaugummi-Ding. Also man wartet irgendwie darauf, wird es jetzt endlich mal was, wird es endlich mal nicht was. Man will einfach mal eine Lösung haben und man ist einfach nur genervt von diesen kleinen Schritten, die es immer gibt oder die es vielleicht auch gar nicht gibt. Es wird ja gar nicht kommentiert eigentlich von der offiziellen Seite. Also da wird viel zu viel spekuliert, finde ich. Man sollte das Thema einfach mal ein paar Tage ruhen lassen, weil ich glaube, morgen wird es wahrscheinlich auch wieder einige Berichte über Sané, Bayern und Man City geben. Da wird es ja wahrscheinlich bis morgen auch nichts Neues tun. Ich finde, das ist Quatsch, wenn man das jeden Tag aufs Neue irgendwie aufbröselt. Das andere Thema ist natürlich das Thema Clemens Tönnies. Unabhängig davon, dass wir, oder wollen wir gar nicht drüber reden, das Thema, ob der jetzt zurücktreten muss oder nicht. Was aber da eine neue Dimension offenbart hat, beziehungsweise eine weitere Dimension, ist die Tatsache, oder zumindest stelle ich mal ganz, ganz ketzerisch die Frage, haben wir ein Political Correctness-Problem in der Bundesliga? Also im Sinne von, da wird von Seiten der Vereine, von Seiten des Verbandes, da werden Programme aufgelegt, da werden Aktionen gemacht, vorbildlicher der VfL auch unterwegs, sogar Vielfaltskampagne in der vergangenen Saison. Aber haben wir, sage ich mal sozusagen, auch in den handelnden Positionen in der Liga und beim DFB aus eurer Sicht Leute, die etwas nach vorne predigen, aber unter dem Deckmäntelchen der Political Correctness agieren und dann hintenrum ganz anders denken und unterwegs sind? Also ich glaube tatsächlich, das, was die Vereine in vielen Bereichen machen, ist sehr, sehr, sehr gut und sorgt für eine gewisse Aufmerksamkeit und für eine Sensibilisierung. Und wenn dann, Entschuldigung, jemand wie Clemens Tönnies rassistische Kackscheiße erzählt, dann hat er gefährlich auch mit den Konsequenzen zu leben. Völlig egal, wie jetzt insgesamt vielleicht sein Verein sich darstellen möchte und was da für eine Strategie dahinter steckt. Darum geht es in dem Moment. Und von daher finde ich es gut, mit welcher Vehemenz es da auch Gegenwind gibt, auch prominenten Gegenwind. Hans Sapai oder Gerard Asamoah hat sich auch noch geäußert, ja. Das finde ich schon mal sehr okay, weil das auch klar macht, da ist eine Grenze überschritten worden, die ist nicht okay. So, und jetzt müssen die das handeln, müssen gucken, wie die da rauskommen. Ob es ohne Rücktritt geht, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen, aber vielleicht kriegen sie es ja irgendwie hin. Wie groß ist der, Anführungsstrichen, Heuchelei-Faktor im deutschen Fußball? Was meinst du? Gute Frage. Also ich glaube, für die Fans ist der schon ziemlich hoch. Ne? Also gerade was das Profigeschäft angeht, dass ich seit Jahren, auch wenn man das jetzt mal wieder auf Sané spannt, irgendwie durch die ganzen Millionenbeträge irgendwie ein bisschen verkompliziert hat, irgendwie das ganze Geschäft irgendwie. Dadurch ist es einfach nicht mehr greifbar. Es ist weiter weg von den Fans letztendlich. Aber ist dann, also sagen wir so, jetzt das ist, glaube ich, das auf dem einen Tableau zu sehen, ja, wo man sagt, okay, das versteht keiner mehr, da ist man genervt und das ist so weit weg vom Fan oder vom Volkssport Fußball. Auf der anderen Seite haben wir ja offensichtlich, wenn man jetzt sowas nimmt und diese Vorfälle, heute ist Borussia Dortmund auch nochmal angezählt worden oder die Tage wegen der Übertragung auf dem bei denen im Vereins-TV, wo es Hitler-Parodien gegeben hat und so weiter und so fort. Sind wir da nicht etwas zu lax unterwegs, beziehungsweise ist das, wird nach vorne was Heiles vorgegaukelt, was im Grunde eigentlich hohl ist? Wie genau meinst du das? Naja, das etwas, dass man quasi sagt, weil sich's gut anhört, sind wir für Toleranz, Vielfalt, hast du nicht gesehen, aber hintenrum mache ich dann doch meine Stammtischwitzchen, die dann, oder bringe dann trotzdem meine Parolen auf der Tribüne. Nö, also ich glaube... Egal, ob VIP ist oder Fan, normaler Fan. Ach, du meinst jetzt von den Fans aus? Generell. Also ich glaube, vom Verein aus wird das schon nicht nur heuchlerisch irgendwie geprägt, sondern auch wirklich, die identifizieren sich auch damit. Also so ist zumindest mein Eindruck. Auf der Tribüne würde ich das aber durchaus auch sagen. Also nicht umsonst gab es zuletzt irgendwie oder in der Vergangenheit immer mal wieder Fans, die sich gegen andere Fans irgendwie aufgebracht haben, in solchen Themen wie Rassismus oder sonst was. Also ich habe schon das Gefühl, dass die große Mehrheit schon ein sehr gutes Gefühl für solche Themen hat. Ja, ist auf alle Fälle spannend, das Ding, weil riecht ja fast nach einem Special im Wölferadio, das mal aufzuarbeiten, die ganze Thematik. Zum Schluss wollen wir aber doch nochmal den Blick hier nach Wolfsburg richten. Mit einer ganz kurzen Frage und bitte auch um eine ganz kurze Antwort von euch beiden. Wo landet der VfL Wolfsburg am Ende der Saison 2019-2020? Platz 5. Platz 7 in einer Konstellation, die für Europa reicht. Warum so pessimistisch? Ich finde das gar nicht so pessimistisch. Das wäre ja ungefähr eine Stabilisierung auf dem Niveau der Vorsaison. Und ich muss zugeben, ich rechne so ein bisschen mit Schalke. Dass die wieder irgendwie ernsthaft. Ja gut, dafür fällt ja wer anders raus. Gladbach zum Beispiel, weil ein Ösi-Trainer kann ja nicht funktionieren. Oder Frankfurt. Ja gut, die waren vorher schon hinter uns. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen defensiv. Also ich wäre schon damit zufrieden, wenn es ungefähr in dem Bereich bleibt, wie es in der letzten Saison war. Es muss nicht dringend besser werden. Ja. Teilen tun wir, glaube ich, die Einschätzung, dass man nicht zu sehr, auch gerade was das Umfeld angeht, aufs Euphorie-Gaspedal treten sollte und jetzt dann auch quasi gerade auch mit neuem System, neuem Trainer und den Neuzugängen da auch schon Wunderdinge erwarten sollte. Allerdings hat die Mannschaft ja auch sehr viel vorgelebt, was das Thema Arbeit, Fußball, Leidenschaft anging in der vergangenen Saison. Und ich glaube, das wollen ganz, ganz viele Fans auch in dieser Saison sehen. Ja, das war's mit dem Prolog im Wölferadio. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und dem Sportbuzzer. Und das war einmal Alex Flohr. Ich danke auch, vielen Dank. Ja, und Andreas Pahlmann, schon des Öfteren zu Gast gewesen. Danke auch diesmal für deine Einschätzung. Ich habe zu danken. Ja, und damit hoffen wir und drücken natürlich die Daumen, dass der VfL Wolfsburg das Pokalspiel in Halle siegreich bestreiten wird in der kommenden Woche. Und dann danach geht's ja los mit Bundesliga und natürlich dann auch mit der regulären Ausgabe des Wölferradios. Ja, bis dahin danke ich euch erstmal fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mir wie immer in die Kommentare bei Facebook, bei Twitter, was weiß ich was, wo ihr unterwegs seid. Könnt ihr alle dann loswerden, was ihr auch immer zum Wölferadio loswerden wollt. Ja, und dann wisst ihr, was ich immer sage. Ne? Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Wölferadio, der VfL-Podcast.